le gusta. Quanto le gusta. Ah, was ist das? Das macht mir Spaß, doch kann ich leider kein Wort verstehen. Das ist die alte Frage, wie möchten Sie es bitte schön? Oh, ich mach gern mit dem Samba-Schritt, denn die Samba geht ins Blut. Genauso wie das Feuer der Senoritas tut. Ich hab genug, ich will zum Zug, weil mich das Lied nach Rio zieht. Dort liegt die Welt. Im ewigen Sonnenschein und jede Nacht kann bei Samba Schritt man glücklich sein. Seitdem ich sie zum ersten Mal gesehen, vergesse ich alles andere ringsumher. Ich glaube, heute könnte viel geschehen. Ich weiß genau, diese Frau verlasst mich niemals mehr. Ich hab genug, ich will zum Zug, weil mich das Lied nach Rio zieht. Dort liegt die Welt im ewigen Sonnenschein und jede Nacht kann bei Samba Schritt man glücklich sein. Quanto le gusta. Quanto le gusta. Ich hab genug, er hat genug, ich will zum Zug, weil mich das Lied nach Rio zieht. Dort liegt die Welt im ewigen Sonnenschein und jede Nacht kann bei Samba Schritt man glücklich sein. Quanto le gusta.